das Meer am Strand. Noch nicht erwärmt vom Sonnenbrand. Der Wind bewegt mit Geisterhand die Wellen und die Zeltleinwand. Alles schläft, ich aber finde keine Ruhe. Die Zeiten durch die Hand im Sand, entsteht aus Sand ein Kreis. Ist sie noch da, ist sie schon ab? Vom Turm herab. Jemand nimmt ein Sonnenbad, bedeckt sich mit einem Zeitungsblatt, ein anderer liegt im Dünengrab. Alles schläft, ich aber finde keine Ruhe. Die Zeit rinnt durch die Hand im Sand. Entsteht aus Sand ein Kreis. Ist sie noch da? Ist sie schon abgereist? Strand her kommt ein müder Schwarm, den Bademantel unterm Arm. Der Tag erblindet, Flügel lahm, legt sich der Wind zum Löwenzahn. Alles schläft, ich aber finde keine Ruhe. Die Zeit rinnt durch die Hand im Sand. Steht aus Sand ein Kreis, ist sie.